Erster Elihu begann wieder zu sprechen. Zweiter, denkst du, du bist gerecht? Nennst du das meine gute Tat vor Gott? Dritter, du fragst, was es dir nützt. Du sagst, was hilft es mir, wenn ich nicht sündige? Vier. Ich werde dir und deinen Freunden antworten. Fünfter, schau zum Himmel. Sieh die Wolken hoch über dir. Sechster, wenn du sündigst, was tust du Gott damit? Wenn du viele Sünden hast, was schadest du ihm? Siebter, wenn du Gutes tust, was gibst du ihm? Was bekommt er von dir? Achter, deine Sünde schadet einem Menschen wie dir. Deine guten Taten helfen einem Menschen. Neunte, Menschen schreien wegen viel Leid. Sie klagen über die Macht der Mächtigen. Zehnter, aber niemand fragt, wo ist Gott, mein Schöpfer? Er gibt uns Lieder des Lobes in der Nacht. Elf. Er lehrt uns mehr als die Tiere auf dem Feld. Er lehrt uns mehr als die Vögel am Himmel. Er gibt uns kluges Wissen. Zwölfter, dann schreien die Menschen. Aber Gott hört sie nicht. Sie schreien über den Stolz der bösen Menschen. Dreizehnter, Gott hört keine leeren Worte. Der mächtige Gott achtet nicht darauf. Vierzehnter, du sagst, du siehst Gott nicht. Dein Fall ist vor ihm. Du sollst auf ihn warten. Fünfzehnter, Gott hat nicht sofort bestraft. Denkst du, er wusste nichts von der Sünde? Sechzehnter, Hiob sprach viele leere Worte. Er sprach viel, aber er verstand nicht.